Ja. Komm ja schon. Wer ist da? Distel, ich bin's, der Rudi. Mach auf! Ich kapier nicht ganz. Du, ihr habt einen werten Ehemann auf der Schulter. Und der wird vom Rumstehen auch nicht leichter. Angst auf der Haut. Science-Fiction-Hörspiel von Hans-Jürgen Buber. Ja, was ist denn passiert? Na, gekriegt hat er. Hm? Komm hier rein. Hast du die Füße? Ja. So. Christel, das ist der Kreislauf, nichts weiter. Du, der Arzt hat ihn untersucht und hat ihm Spritzen gegeben. Außerdem kriegt er 3 Freischichten und da kann er sich erholen. Komm, Rudi, sag mir, was los war. Du, da gibt's nicht viel zu erzählen. Wir haben einen Gelbseucheneinsatz gehabt in einer Chemiefabrik. Mensch, Rudi, die haben den Bunker hier noch gar nicht geräumt. Ja. Siehst du einen mit Helm? Da vorne. Halt dich nach rechts. Mei. Zuerst hat er uns gar nicht bemerkt in dem Trubel. War ja kein Wunder, so wie der ausgeschaut hat. Erzähl weiter. Als hätte er mit der Nase in der Bratpfanne gelegen. Aber die Richtung, die hat er uns wenigstens nur zeigen können. Wir haben uns gleich das Aufputschmittel gespritzt, gerade noch rechtzeitig. Die letzten Hallen, die haben ausgeschaut wie gelb gespritzt. Alles leuchtend gelb. Ja, mit den Filtermasken sind wir dann rein, jeder in eine andere Halle. Und beim Ludwig ist diese Scheißmaschine noch am Laufen gewesen. Ja, ich hab's dann über den Helmfunk gehört, wie die bei uns in der Zentrale ganz narrisch geworden sind. Ich stehe jetzt direkt davor. Das muss der Skovanit-Konverter sein. Da liegen einige Leute. Ein umgeworfener Tisch. Eine Thermosflasche. Hören Sie, Kollege Oettinger, dieser Konverter kann unter Umständen in die Luft fliegen. Ein ganzer Berg Fässer ist da umgeworfen. Als halten Sie sich nicht auf, suchen Sie die Steuerplattform. Das ist es. Der Gabelstapler hat sich in den Konverter gebohrt. Der muss da durchgebrochen sein. Ein Gabelstapler? Ja, genau. Der Ludwig ist dann zur Steuerplattform hinauf. Und da muss er ihn erwischt haben. Oh Gott. Naja. Der hat das Zirpen gehört und hat gerade aufgeben wollen. Wird gelb. Ich kann's nicht mehr aufhalten. Der Konverter vergiftet den ganzen Stadtteil, wenn er hochgeht. Ich schaff's nicht. Oettinger, da ist irgendwo der Notstopp. Ein Glaskasten mit einem roten X. Es geht nicht mehr weiter. Meine Füße. Oettinger! Meine Füße werden immer kürzer. Mensch, mach jetzt nicht schlapp. Kannst du noch gehen? Nein. Dann kriech hin. Los! Jetzt. Fallen Sie mir ab. Oettinger! Die Beine. Die ganzen Beine. Oettinger! Meine Beine! Oettinger, du hörst jetzt genau zu. Du kriechst nach vorn. Los, sag, was du machst. Kriechen? Ja, weiter so. Hast du deinen Kombi-Schlüssel, den Kombi? Verdammt normal, ich will wissen, ob du den Kombi in der Hand hast. Ja! Ja, schlag das Glas ein! Rudi, tust mir noch einen Gefallen, bevor du gehst? Ziehst du den Ludwig bitte aus? Ich kann ihn nicht anfassen, verstehst du? Wir unterbrechen das Programm für eine aktuelle Wettermeldung. Bereich München und Region. Es liegt Risikobereitschaft vor. Bleiben Sie in der Nähe von Unterstellmöglichkeiten und Schutzräumen. Die ersten Ausläufer stark verschmutzter Wolkenverbände haben bereits Augsburg überquert. Du, hat die das immer? Naja, du verstehst mich so. Man darf hier nicht böse sein. Na ja. Das geht schon seit fast 2 Jahren, diese Krankheit. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal... Unsere Hilfe gegen die heutige Unsicherheit und Angst. Sind die Wetternachrichten wirklich zutreffend? Stimmt der Antikörperspiegel? Schaffe ich es noch rechtzeitig von der U-Bahn ins Büro? Kaufhaus Wunschland hält für Sie... den Überlebenskoffer-Option bereit. Morgen. Was wirst denn du so früh? Wie spät ist es denn? 6:30. Heute ist doch deine erste Freischicht. Lass ich mir auszahlen. Ich fange 8 an. Warum bleibst du nicht hier und spielst mit mir? Mit dem Extrageld kaufen wir dir ein größeres Kühlaggregat für dein Zimmer. Ich kann nicht bleiben. Die Isolierung wäre wichtiger. Gib mir den Kaffee mal rüber. Danke. Die Isolierung mache ich später, wenn ich länger frei habe, über die Feiertage. Da musst du einspringen. Oder schläfst bis Mittag. Kenn ich doch. Willst du Marmelade drauf, Angie? Mag nicht. Mag nicht, mag nicht. Ich mag auch oft nicht, du musst doch. Wieso musst du, wenn du nicht magst, Papi? Blöde Frage. Wieso? Jeder muss, ob er mag oder nicht. Iss jetzt. Na. Trink die Milch wenigstens. Später. Später sind wir in der Arbeit und du trinkst wieder nichts. Kenn ich doch. Ich mag Cola. Ich verhau dir gleich den Arsch mit deinem scheiß Cola. Christel. Halt nur zu ihr. Deswegen macht sie ja das Theater. Angie, du weißt, was der Arzt gesagt hat. Das Kind macht mich noch fix und fertig. Willst du immer so klein bleiben? Wenn ich nie machen darf, was ich will, will ich auch nicht groß werden. Stell dir vor, du stehst an so einem Konverter und weißt nicht, was da hergestellt wird. Also, ich darf's Maul halten. Das ist immer noch besser als arbeitslos oder ganz gesperrt. Und da kommst du dir gar nicht komisch vor? Nein. Auf den Luxus verzichte. Mit Schichtbeginn gibst du ganz einfach still und brav dein 5/4 Pfund Hirn ab. Boing. Dann nimmt's wenigstens keinen Schaden so lang. Aber denk doch mal nach. Nach? Na? Das überlasse ich lieber dem Herrn Personalchef Spät. Der hat das nötige Wasser dazu im Kopf. Und wenn der dich mit einer illegalen Gewerkschaft erwischt, dann druckt er dich durch Sieb wie eine Handvoll Quark. Aber du bist doch selber dabei. Mitläufer. Mitläufer. Du sagst ja selber, dass es zu mehr bei mir nicht reicht. Und deine ganzen Kollegen, also, das wollte ich dir schon noch sagen, Da gibt's genügend, die da gerne assistieren und der Schüssel drunter halten, ja? Damit ja nichts daneben läuft von deiner Soße. Und weiß man jetzt, woher die Gelbseuchen kommen? Natürlich nicht. Wieso natürlich? Sonst hätten die Konferenz doch nicht einberufen. War sogar eine vom Zivilschutzministerium da. Und was ist da rausgekommen? Dass keiner was weiß. Die vom Ministerium lassen nach Viren oder Strahlen suchen. Und unser Dr. Junghans von der Forschung glaubt an sowas wie Massenpsychose. Psychosoziale Rückkopplung, hat er gesagt. Du hörst das Zirpen und entdeckst die Gelbfärbung. Was übrigens nur in der Einbildung da ist. Und das lähmt dich. Kreislaufkollaps, Lähmung, kalte Verbrennung, vegetatives Versagen. Stell dir vor, jetzt sollen wir zu den Aufputschmitteln noch bewusstseinserweiternde Drogen nehmen. Hab noch nie Drogen genommen. Und was ist mit den Leuten, die erwischt werden von dieser Gelbseuche? Gibt's für die einen Schutz? Mit so einer Spritze kann man sich gegen das Zirpen noch eine Weile wehren. Aber dann möchte man sich ausruhen und abschalten. Man wird plötzlich müde. Es ist einem alles egal und einige von uns haben schon Stimmen gehört. Geflüsterte Stimmen, irgendwelche Wortfetzen, Schweinereien. Man ist plötzlich so ausgeliefert, als hätte man gar keine Chance mehr, was zu ändern. Man lebt nur noch, um sich vor irgendwelchen Giften zu schützen oder vor der Nähe anderer Menschen. Man teilt seine Besorgung nach den vorhandenen Schutzkabinen ein. Man trägt Speziallinsen gegen den Lichtschock, wenn der Himmel mal aufreißt. Man wird entweder Alkoholiker oder dormonsüchtig oder lässt den Föhn ins Badewasser fallen, wenn man das Staubgewitter selbst unter Wasser nicht mehr aushält. Wer wagt es denn noch, an einen Fluss zu gehen, ohne Geigerzähler? Man vergisst den eigenen Namen, Frau und Kinder. Wird zu einem Nullwesen irgendwo auf einer geschlossenen Station. Die, die tot sind, die haben es hinter sich. Du bist schon zweimal ausgerufen worden. Es ging halt noch nicht mehr. Dann machst du das Gesicht, dann bekommst du vielleicht ein bisschen Farbe. Und dann bringe ich dich zu dem Doktor raus, der die Einstellungsuntersuchung bei mir gemacht hat. Nein, das will ich nicht. Aber keinen Unsinn, Christel. Du weißt nur noch nicht, dass ich schon 14 Minuspunkte habe. Woher soll ich denn das wissen? Steht am schwarzen Brett. Da kommt jeder drauf, der mehr als 10 Minuspunkte hat. Unsere Hitparade. Hör ich jetzt zum ersten Mal. Deine Einstellung hat man wohl vergessen, es dir zu sagen. Was hast du denn angestellt? Krankheitstage. Zu spät kommen. Wenn sich Kunden beschweren. Unterdurchschnittlicher Umsatz oder du verkalkulierst dich mal bei einer Bestellung. Uns geht ein Artikel zu früh aus. Oder dein Verkaufsplatz zählt bei der monatlichen Bewertung zu den 5 schlechtesten der Etage. Naja, du bist ja noch in der Probezeit. Wir haben sicher einiges ausgedacht hier. Das System hat aber auch seine Pluspunkte. Für die gibt es dann die persönlichen Zuwendungen deines Abteilungsleiters, Prämien oder die erträglichsten Stände. Aber deine beste Freundin wird dabei zur Hyäne, wenn du von ihr einen Reisnagel oder Dekopapier brauchst. Und ihr macht dann mit? Das ist doch ungesetzlich. Natürlich machen wir da mit. Und du wirst es auch. mehr Angst machen, wie die euch aufs Kreuz legen. Hey, sag mal, das ist doch nicht etwa ein Beruhigungsmittel. Das Einzige, was mir noch hilft. Wo bist denn du zurzeit eingeteilt? Schallplatten. Dann hast du ja mit dem Passmann zu tun. Ja und? Was hältst du von ihm? Weiß ich noch nicht. Ich habe ihn erst einmal gesprochen. Dann nimm dich in Acht vor ihm, hörst du. Nimm dich in Acht vor dem. Hier der aktuelle Wetterdienst, ausgegeben um 23 Uhr. Während der Nacht kann es im Münchner Raum zu intensiven Säureniederschlägen und Sauerstoffmangelzonen kommen. Achtung, Lungengefährdete in nicht isolierten Wohnungen. Sauerstoffzelt während der Nacht nicht verlassen. Ein Glückskind. Ein richtiges Glückskind. Wer? Na, die Schwarzhaarige, die mit mir rausgekommen ist. Ach so, diese Rosemarie Dünser. Da schau her, den Namen hast du dir gemerkt. Ist ja wohl nicht schwer, oder? Was hast du dir denn sonst noch gemerkt an ihr? Soll ich jetzt sagen, dass sie gut aussieht? Das würdest du gern. Und du verbietest mir das? Natürlich nicht. Dann erzähl weiter von dem Glückskind. Das Glückskind kriegt schon nach 2 Wochen die Schallplatten. Verstehst du? Da sind hohe Ertragszuschläge drin. Für sie ist das der Einstieg ins Punktemachen. Steckt bestimmt der Passmann dahinter. Die wird sich noch wundern, die Rosemarie, wenn sie einen schlechten Stand erwischt. Obwohl, so wie die aussieht... Ach, lass doch auch mein gutes Haar an ihr. Du wirst dich wundern, aber das wollte ich gerade machen. Alles topfit bei dir, körperlich. Eine Haut wie Pfirsichcreme, schlanke Hände und trägt noch nicht mal eine Mundschale. Würde mich interessieren, wie die mit dem Mundgeruch fertig wird. Die isst dasselbe synthetische Zeug wie wir und bei uns stinkt's. Ihre Haare. Die muss sich ja täglich einen Schutzfilm reinwaschen gegen die saure Luft. Bestimmt schön für ihren Freund. Das hat sie dir auch schon erzählt. Interessiert dich, nicht wahr? Christel. Ach, ich bin dir irgendwie egal. Siehst mich gar nicht mehr. Deine Nerven schon, deine Nerven. Ja, das weiß ich selber. Was soll ich denn tun? Kündige. Dann bist du den Passmann und das ganze Kaufhaus Wunschland los. Ich gebe Ihnen zuerst eine Spritze gegen die Ausschläge, Frau Oettinger. Aber ich will Ihnen nicht zu viel Hoffnung machen. Ich könnte Ihnen einen guten Spezialisten empfehlen. Auf Basiskasse? Natürlich nicht. Welcher Spezialist kann heute noch von der Basiskasse leben? Dann muss es eben so gehen. Sagen Sie mal, Frau Oettinger, hat Ihr Mann noch diese Arbeit? Irgendwas mit Seuchenbekämpfung, nicht wahr? Er ist bei der städtischen Deso-Abteilung. Desinfektion und Seuchenbekämpfung. Aha. Warum sucht er sich nicht was anderes? Was Sauberes? Das habe ich Ihnen doch schon mal geraten. Warum sucht er sich nicht was anderes, was Sauberes? So ein Pisser. Er meint, dass du mich ansteckst. Vielleicht sind sogar die vielen Gegenmittel, hat er gesagt. Und das lässt du dir einreden? Nein, natürlich nicht. Aber du sagst doch auch, dass du keine andere Arbeit mehr kriegst. Weil sie alle Angst haben, dass du was mitbringst. Angst? Wenn ich das schon höre. Angie. Kein Hunger? Wirklich nicht? Wirklich nicht, Mutti. Hast du die Medizin genommen? Ja, mir ist warm, Mutti. Sag mal, das waren keine 10 Minuten, die du draußen bist. Aber mir war's schlecht. Lass wissen. Vielleicht in deinem Zimmer. Cola will ich. Scheiß Cola. Scheiß Mutti. Liebe Mutter, in letzter Zeit viel Streit mit Ludwig, aber er kann nichts dafür. Die Angie sieht immer noch aus wie 3 und ist doch schon 5. Sie braucht's jedes Jahr kälter. Zurzeit 3 Grad plus. Wenn wir genügend Geld zusammen hätten, sagt der Arzt. Bitte schreib nicht wieder, dass du uns gewarnt hast. Ach, Scheiße. Machst du es mir kälter, Papi? Die Maschine geht nicht mehr kälter. Außerdem müsste alles neu abgedichtet werden. Warum kommt der Drago nicht mehr zum Spielen? Er ist weggezogen mit seinen Eltern. Dann besuchen wir ihn. Das ist zu weit. Schade. Ach, Angie, das musst du verstehen. Man kann nicht einfach um die halbe Welt fliegen, bloß weil man Lust hat. Außerdem kennen wir seine neue Adresse nicht. Erzählst du mir eine Geschichte? Eine kurze? Weißt du, warum der Mond leuchtet in der Nacht? Nein. Hast du ihn schon mal genau angeschaut? Hast du sein Gesicht gesehen? Augen, Nase, Mund? Ja. Mit seinem großen Mund schlägt er die Sonnenstrahlen auf, die an der Erde vorbeigehen, und dann leuchtet er. Und wenn er mal weniger ist, dann leuchtet er nicht mehr so viel. Da magert er dann ab, genauso wie du. Gefällt dir das? Ich weiß nicht. Und wenn er gar nichts ist, dann wird er plötzlich unsichtbar und ist weg. Bin ich dann auch weg, weil ich nicht mehr esse? Ja. Ich habe auch keinen Hunger, Papi. Papi? Ja? Aber kommt doch wieder der Mond, wenn er mal weg war. Sie hat dich auch nach dem Drago gefragt? Ja. Man kann sie doch nicht sagen. Komm, der Jeremias wartet sonst. Jeremias, lass dich anschauen. Gut schaust du aus, wirklich gut. Und so braun im Gesicht. Hör auf, Christel. Das ist doch bloß vom Solarium. Du hättest uns wirklich nicht einladen müssen. Weißt du, wie es bei euch ausschaut? Finanziell. Außerdem wollte ich meine frühere Frau mal wiedersehen. Und den Basi, der mir das abspinstig gemacht hat. Redest du von mir? Ist schon gut, Wickerl. Die gönnst dir ja, die Christel, ehrlich. Was macht denn die Angie? Was wohl? Sie sitzt in ihrem Zimmer bei 3 Grad plus und schaut Fernsehen. Den haben wir in ihr Zimmer gestellt. Und was ist mit dir, Wickerl? Immer noch bei den Desodrups? Mhm, immer noch. Und? Willst du nicht einmal was gescheit suchen? Hörst du's, Ludwig? Der Jeremias meint auch, du sollst dir eine andere Arbeit suchen. Wenn's gangert, kann der Wickerl bei mir anfangen. Na, bloß momentan geht halt nichts. Die ganze Konjunktur ist versaut. Statt dass die Leute ein Bier saufen, nehmen sie Drogen oder Medizin oder bringen sich gleich reihenweise um. Aber wenn wir wieder expandieren, dann steigst du bei mir, Wickerl. Und vorher geht nichts bei dir, Jeremias? Ja, schau, ich hab einen Kredit. Und da steht mein Bankleid ein oder aus. Nicht ich. Und jetzt steht mein Bank gerade aus. Der Wickerl wirst halt übergangsweise was finden. Eben. Du musst dich umschauen, Ludwig. Ja, das meine ich doch auch. Ist doch keine Arbeit, die du da machst. Verdienst ja nichts. Je mehr du arbeitest, desto weniger hast du davon. Vielleicht geben wir auch bloß einen Erbonkel mit Familienbrauerei ab. Du, sag nichts gegen einen Alisi. Der war wenigstens anständig und hat keine Kinder hinterlassen, sondern eine Brauerei. Du bist und bleibst eine weltanschauliche Wildsau. Ja, das hast du gut gesagt, Wickerl. Aber schau dir doch um. Wo ist denn heute noch ein Charakter gefragt? Als Arschlöcher, Schleimscheißer, Miesviecher. Wer aus München ein Kindl spielt, der ist doch selber schuld. Na, in ein paar Jahren wird's eh zappenduster. Aber absolut. Hast du dir wenigstens das Flugticket zu den Fidschi-Inseln reservieren lassen? Ja, kann ich was dafür, dass uns alle kaputt gemacht haben. Ach, du warst schon immer ein Zyniker. Allweil besser als Freihände durch die Scheiße batteln und sich abwechselnd Nasen zu halten wie du, Wickerl. Und ein Zyniker bin ich nicht. Wenn's mich brauchst, dann bin ich da. Bin ich der Grüßel schuldig. Und der Angie, verstehst du mich? Was hättest du gestern erleben sollen? Die Christel und ihr Ehemaliger. Ein richtiges Komplott. Wir haben von gar nichts anderem geredet. Ich soll mir eine andere Stelle suchen. Hey, wieso packst du hier? Wir gehen jetzt ins Rumpelstilzchen. Aber ich denke, wir wollten nur einen saufen gehen. Ja, das käme doch da genauso gut. Der werde ich noch meine Meinung sagen, der Christel. Wir könnten ja alle miteinander gestohlen bleiben. Schrei nicht so, es ist fast Mitternacht. Der Rudi mit seiner Lebensberatung und du und der Jeremias mit eurer Berufsberatung. Überlegst dir wenigstens. Ach, Krampf! Meinst du, ein vernünftiger Personalchef kauft Ware kurz vorm Verfallsdatum? Wieso haben sie denn bei den Desotrupps aufgehört, so kurz vor der Frührente? Das kommt das Auftreten an. Wie denn? Der guckt auf seinen Lügendetektor und so ein Apparat merkt schon, wenn du beim Gurgeln lügst. Wenn ich das schon höre. Auftreten. Der lässt mich doch nicht mal meine Papiere rausholen. Aha, 16 Jahre Desotrupps, direkt von der Front sozusagen. Haha, zeigen Sie doch bitte mal die Einschusskrater auf der Brust. Haha, hoppla, jetzt ist Ihnen aber der Krückstock umgefallen. Ach, im Nullkomma nichts abgehakt. Schicken Sie doch bitte gleich den nächsten rein, Herr Oettinger. Vielleicht hat er es dann auch endlich auf seinem Terminal. Ludwig Oettinger, Baujahr 1955, bis zum Verbot in der Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft. Berufsschullehrer. Berufsverbot. Das hast du dir doch selbst zuzuschreiben. Ja, nur drauf, Christel. Der Jeremias würde jetzt sagen, geh, Wickerl, bist und bleibst der Idealist. Aber was anders? Geh mal nachher ins Tamtam oder ins Hulli-Mulli? Nun, Frau Oettinger, wie hat die Spritze vor 2 Wochen gewirkt? Das Schwitzen ist geblieben. Tja. Wir müssten die Ursache finden. Was meinen Sie damit? Dazu müsste man Spezialist sein. Sie glauben ja gar nicht, was heutzutage von einem Betriebsarzt alles verlangt wird. Jede Krankschreibung muss sich beim Personalchef begründen. Bevor ich es vergesse, Frau Oettinger, der Herr Parsmann hat mich um ein Gutachten gebeten. Ein vertrauliches. Ich möchte es Ihnen unter 4 Augen nur gesagt haben, damit Sie sich darauf einrichten können. Ja, glauben Sie mir, das ist für mich fast unangenehmer als für Sie. Klar ist das für ihn unangenehm. Ich verstehe gar nichts mehr. Pass auf, der Parsmann muss auf seinen Abteilungsdurchschnitt schauen. Verkauf, Reklamationen, Kundenservice, Krankenstand und so weiter. Na, da sind deine 14 Minuspunkte störend. Schließlich drückt das wieder seine Jahresendprämie. Klar. Also geht er zum Betriebsarzt. Zum Arzt? Sag ich doch. Und dem sagt er still ins Öhrchen, hey Doc, was ist denn los auf der Andrea Doria? Auf der was? Na, auf dir, ist doch nur ein... Ich bin aber keine Andrea Doria, auf mir ist nichts los. Ich meine ja auch nicht auf dir. Ja, wo denn dann, bitteschön? Also nochmal von vorn. Der Abteilungsleiter zum Doc, deine Personalakte in der Hand und sagt, war die überhaupt sauber bei der Einstellung, so richtig tipptopp? Oder hat sie sich damals beim Abhören auf der netten kleinen Liegebank vielleicht sogar den Slip mit abgeschnallt, na Doc? Jetzt geht's aber los. Ich sag ja nicht, dass du's so gedreht hast. Bist du jetzt übergeschnappt? Kapier das doch. Vielleicht hatte der Doc was übersehen bei dir. Eine konstitutionelle Schwäche deiner O-Beine. Ich hau dir gleich eine runter. Na, die sind doch nicht gerade verkaufsfördernd, oder? Also sowas hat mir noch kein Mann gesagt. Dann sagt es dir eben dein Ehemann. Also vielleicht hat er was übersehen bei dir und ist deshalb indirekt schuld, der Doc, dass du den Leistungsdurchschnitt drückst. Da schiebt doch der eine dem anderen an Dreck zu, was nur geht. Hauptsache sagt sich jeder, mir geht's gut und die anderen sitzen in der Scheiße, dass sie nicht mal mehr rausspucken können. Und? Naja, vielleicht ist er wirklich zu human für das System, euer Medizinmann. Kann auch sein, dass er auch gesundheitlich weniger Geeignete nimmt. Dann fliegt er irgendwann mal. Die stricken ihm was ans Bein. Vielleicht bist sogar du der Spielball, mit dem sie ihn fertig machen wollen. Zwei fliegen mit einer Klappe sozusagen. Und der Passmann ist dann deine 14 Minuspunkte los, wenn er den Doc verantwortlich machen kann. Geh mal zum Betriebsrat. Dann fliege ich gleich. Wieder ein Staubgewitter. Spür's. Geh lieber gleich in die Badewanne, bevor du einen Anfall kriegst. Die Wassermarken sind alle... Leg dich trotzdem rein. Ich deck dich mit deinem Bettlaken zu und hol Wasser aus der Küche. Bonn, Düsseldorf. Nach dem Umkippen der Atmosphäre im Rhein-Ruhr-Gebiet und der rapiden Ausdehnung der toten Luftzonen hat das Militär mit der Räumung begonnen. Ja, und die Spritzen? Null. Aber irgendwas muss doch gegen das Hautbrennen helfen. Ach, was sie so fertig macht, das ist, weil sie zu niemandem mehr näher hingehen kann. Stell dir vor, gestern hat sie eine von diesen Folien gekauft. Kennst du nicht, was? Ne. Eine Kontaktfolie. 250 mal 150 mit einvulkanisiertem Gummi da unten. Ja, steig mal kurz auf. Total aseptisch und antitranspiratorisch. Hör auf, das ist ja wie ein Plastikschnitzel im Supermarkt. Da ist mir ganz schön der Hammer aus der Hand gefallen, wie ich das gesehen habe. Willst du genau wissen, wie es war? Ja, freilich. Eigentlich noch? Bist du jetzt ganz toll geworden? Schau her, du. Schau her. Mach nicht solche Bewegungen, Christel. Zieh doch nur das lästige Zeug hier aus. Mensch, Ludwig, die meint's ernst. Das habe ich dann auch gemerkt. Ich warne dich. Ja? Wenn du so eine Schuhe abreißt, kannst du mich am Schluss aber nicht so stehen lassen. Ich lass ihn schon nicht so stehen. Bestimmt nicht. Mach mal das hier auf. Was? Die Folie, ja. Und deck mich damit zu. Ja und? Zuerst ist es ganz gut gegangen. Schon wieder. Das darf doch nicht wahr sein. Doch. Ja, ich denke, die Folie. Das ist es ja eben. Das ist ihre Angst, sonst nichts. Ist auch kein Loch in der Folie? Nein. Dann mach dich nicht so schwer. Du lässt mir keine Luft. Hör auf. Hör auf. Danach. Danach hat sie sich mit Hormon vollgepumpt und ist 2 Tage nicht zur Arbeit. Hey. Geh weiter, trink man Schnaps. Wie weiter, Ludwig? Wie weiter? Ludwig, sag doch was. Es ist, als ob die Zeit stehen bleibt oder zurückgeht. Und? Und? Die Medizin von der Angie wird teurer. Nächstes Jahr muss sie operiert werden. Dann wird sie eben operiert. Die Kasse zahlt nicht, weißt du doch selber. Wir zahlen keinen Pfennig mehr. Was haben wir jetzt davon, weil wir die Angie ohne Lizenz bekommen haben? Aber wir haben sie gewollt, dass sie lebt, dass sie alles kriegt, was sie braucht. Auch ohne, dass man uns die verdammte Lizenz gegeben hat. Hat er keiner ahnen können, dass sie gleich ein Frigo wird. Und was machen wir jetzt? Wir sparen, wir schränken uns ein, der Wagen wird verkauft, weniger Kleider und... Und nächstes Jahr nehmen wir einen Kredit auf. Der Jeremias leiht uns bestimmt was. Der Jeremias. Der gute Onkel Jeremias. Ah ja, jetzt kommst du davon wieder her, Wickerl. Hör auf, Jeremias, du bist stockbesoffen. Ein guter Haus bin ich nicht. Und das vor der Christel. Meinst du, das vergiss ich dir nur einmal. Eine weltanschauliche Wildsau. Ist doch wurscht. Sau ist Sau. Und außerdem dachte ich, du verträgst die Wahrheit. Ja, mein Wickerl. Jede Wahrheit vertrage ich auch nicht. Aber saufen, das kannst. Wickerl, das ist sozusagen mein Bier. Da hast du mir nichts dreizreden. Jeremias, hat die Christel mit dir geredet, wegen der Angie? Zwings unserer Angie. Gell, das geht dir hart an, dass du mir jetzt anbetteln musst. Du als städtischer Stachanow, als Schwerstdreck wegputzer. Hör auf, das bringt doch nichts. Er will jetzt auch wie mich um 50.000 anbetteln. Ist doch sauber geschissen. Wo ist denn da die Gerechtigkeit auf der Welt? Weißt du überhaupt, was eine Gerechtigkeit ist? Nix. Gar nix. Auf der Welt gibt's nur Gangster und Arschlöcher. Du ausgenommen. Aber der Rest zum der Spein blöd. Trivium. Jeremias, was hast denn? Wie gemacht haben sie mich? Die Polizei. Marktbegradigung, Kreditliquidierung. Was weißt du denn? Siehst du, Wickerl? Siehst du das? Da schreibe ich dir jetzt ein Schenk aus. Da, Blanco. Dass du einmal was davon gehabt hast. Da stecken die ein. Ja, da hast du noch einen. Tutto Blanco, nur für die Wickerl. Steck das ein, hopp, hopp. Da hast du noch einen. Aber ein Titten da für den Herrn, da seine Schecks. Game over, Wickerl. Nein, nein, Frau Oettinger. Kein Vorwurf. Ich kenne doch Ihre Probleme. Bestens sogar. Und Sie schauen mich wieder so an. Tue ich das? Versuchen Sie etwas Vertrauen zu mir zu haben. Wissen Sie, was ich für Sie machen würde? Ich zerreiße diesen Arztbericht hier. Einfach nicht angekommen. Und Sie überlegen sich mal, ob Sie sich nicht einmal aussprechen wollen. Hier oder in der Kantine. Oder bei mir zu Hause. Nur reiß dich zusammen und trink was. Davon geht der Schluckzwang weg. Ich kann nicht mal was dagegen machen. Wenn du so weitermachst, buttern die dich ein. Ausweichen, Christel. Zurückziehen. Sich nicht allein vor den Gegner werfen. Unsichtbar machen. Über den Wolken und unter den Wassern, wie ein Windstoß. Selber nicht greifbar. Nachts kämpfen und tags verstecken. Und dabei kein Wort, keine Regung, kein Gesicht des Gegners vergessen. Ihn aufspüren, ihn aufdecken. Und dem brüderlich die Hand reichen, die schon von Wunden bedeckt sind. Du redest wieder, Ludwig. Die Arbeiter an die Hebel der Macht. Die meisten Arbeiter sitzen vor irgendwelchen Hebeln. Aber das hat sie auch noch nicht weitergebracht. Die haben mich jetzt am Wickel. Der Spitzbauch, der vom Lager, hat es natürlich gemeldet. Schläft die Angie schon? Was? Ob die Angie schon schläft? Glaub schon. Die schläft doch in letzter Zeit nur noch. Wie ein Igel. Dann hast du deine Punkte so gut wie voll. Ja. Aber stell dir vor, er will noch ein paar zugeben. Diese Sau will mich einfach erpressen. Der Passmann? Ja, natürlich. Er kann sich noch so gut verstellen, mit mir nicht mehr. Damals hat er ja leichtes Spiel gehabt. Da war ich auch total voll gewesen. Was meinst du? Ich wollte es dir gar nicht sagen. Aber es muss raus. Wenn es noch so verrückt ist. Was denn, Christel? Er muss damals von der Autobahn runtergefahren sein. Erzähl, komm. Weil mir so schlecht war, weißt du. Ich dachte, es fällt alles auseinander. Er muss mir irgendwas ins Glas gegeben haben, beim Abschiedstrinken. Ach so, bei dem Weiterbildungswochenende. Genau. Aber das war doch schon vor Monaten. Seitdem ist er hinter mir her. Mensch, Christel, du siehst Gespenster. Ich bin doch nicht verrückt, wenn du das meinst. So meine ich das auch nicht. Du bist überlastet. Da kommt man schon mal durcheinander. Red mir doch nichts ein. Oder dir war vom Autofahren schlecht. Nein, das hat er vorausgeplant. Was hat der Passmann vorausgeplant? An das meiste habe ich mich erst wieder erinnert, als er mir die Kassette vorgespielt hat. Ich verstehe gar nichts mehr. Er hat das irgendwie aufgenommen mit Video. Aber fast nichts zu sehen, weil es schon so dunkel war. Jetzt bitte mal der Reihe nach, Christel. Mir war furchtbar schlecht. Deshalb ist er doch auf den Parkplatz gefahren. Und? Dann wollte er mich ausziehen. Er hat gesagt, ich helfe ihm, ich mache ihm die Jacke auf. Und wie ich mich gewehrt habe, hat er es mit Gewalt getan. Ich war wie gelähmt. Alles hat wie Feuer gebrannt. Die Sitze, die Luft, seine Hände, das war, als ob man in einem Ballon drin sitzt, der aufgeblasen wird. Alles wird größer und größer und er pumpt und pumpt und hört nicht mehr auf. Ja, und er hat die so einfach, ich meine, damals, so in dem Zustand hat das backt. Ja, sie behauptet es jedenfalls. Ja, da siehst du es wieder mal, was der Alkohol alles bewirkt. Das kannst du dir ja vorstellen, wenn sie in die Arbeit geht. Ist sie verrückt vor Angst? Ja. Gestern hat sie mich gefragt, ob ich ihr glaube. weiß genau, was dir fehlt. Uns fehlt. Ich mach's bestimmt. Ich mach's wirklich. Ich besauf mich. Für dich. Für uns. Christel, hör zu, ich bin im Krankenhaus Großhadern. Nimm ein Taxi und komm sofort her. Ist dir was passiert, Ludwig? Nein, komm sofort her, ich stehe an der Pforte. Ludwig! Na, endlich hier entlang. Wir hatten einen Einsatz im Deutschen Museum, da tagt nämlich der Brauereikongress, verstehst du? Nein! Ach, das wirst du noch verstehen. Es hat dort eine Schießerei gegeben mit anschließendem Massenarmok. Der Rudi ist gefahren, aber man konnte ja nichts voraussehen. Du, hast du den Schocker fertig? Das sind schon die ersten. Es sieht so aus, als ob sie sich Steine von der Isar raufholen. Ja. Lang geht es nicht gut. Fahr mal die Einfahrt da rein. Ja. Die machen die Schaufensterscheiben kaputt. Und der hat doch einen Kanister. Jetzt aber los, bevor hier alles brennt. Mit dem Kanister habe ich gleich erwischt. Dann die beiden anderen. Jetzt hat uns der erste Stein getroffen. Ich habe mich aus dem Fenster gebeugt und übers Dach geschossen. Louis, dreh um! Halt die Fenster! Bist du wahnsinnig? Komm rein! Schnell! Eine ganz unübersichtliche Situation. Wie wir zur Brücke hochkommen, steht einer mit einem langen Prügel dort, in so einem Umhang, wie ein Wilderer. Der winkt und das Gesicht. Ich habe ihn erkannt. Das gibt's doch nicht! Der Jeremias! Was hat der mit der Knarre vor? Was ist der? Der Jeremias. Und er zielt auf uns. Die freuen um. Mach keinen Scheiß, Rudi. Jeremias. Jeremias. Ich konnte gerade noch das Steuer rumreißen. Wenn der blöde Hund von Rudi nicht auf den Jeremias zugefahren wäre, dann hätte ich das neue Magazin im Schocker gehabt und ihn erwischt, bevor er sich mitten auf der Brücke den Stutzen in den Hals hätte stecken können. Aber Sie haben doch bei den Überlebenskoffern schon mal ausgeholfen. Glauben Sie denn, es macht besonderen Spaß, jeden Tag von einer Ware zur anderen zu springen und auf dem Umsatzminus sitzen zu bleiben? Ich bekomme doch dann die Punkte und nicht Sie, Herr Parsmann. Na, jetzt mal halblang, Frau Dünser. Ich kann doch auch nichts dafür, wenn Ihre, wenn ich mal so sagen darf, Ihre Freundin blau macht. Die macht nicht blau. Die ist einfach mit den Nerven fertig. Wegen der Hetze und dem ewigen Ärger hier im Haus. Nehmen Sie die Überlebenskoffer oder nicht? Bitte. Entscheiden Sie sich, Frau Dünser. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Na also. Dann richten Sie schon mal fest ein, bis Sie den Stand dann offiziell übernehmen. Was soll denn das heißen? Sehen Sie, Frau Dünser, Sie sind noch nicht lange bei uns, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass Sie mit ein bisschen Flexibilität sich eine beachtenswerte Position hier schaffen könnten. Wissen Sie, was Sie sind? Na? Sie sind ein... Na, was denn? Ach, was. Sagen Sie sich's doch selber, wenn Sie so scharf drauf sind. Na, sag ich doch. Die muss nur noch mit dem Richtigen ins Bett gehen. Es ist 22 Uhr. Hier ist der Bayerische Rundfunk mit den Nachrichten. München. Einstimmig wurde heute im Bayerischen Landtag das Wohnraumabtretungsgesetz angenommen. Danach erhalten Umweltflüchtlinge einen sogenannten Abtretungswohnraum, den ihnen die Sozialmieter nach einem gestaffelten Belastungsschlüssel einzuräumen haben. heute früh in ein Staubgewitter geraten. Mach mal die Augen auf. Lass mich. Bitte mach die Augen auf. Nein. Du hast schon wieder was genommen. Naja, ist schon gut. Wie bist du nach Hause gekommen? Wie es angefangen hat, bin ich sofort aus der Straßenbahn raus. Gegenüber vom 60er Stadion. Vor mir ist schon so eine alte Oma über den Randstein gestolpert. Mir vor die Füße gerutscht. Die hat irgendwas gerufen, aber ich bin weitergelaufen, weil ich keine Luft mehr hatte. Ich musste ja noch bis zur Schutzkabine kommen. Soll ich dir einen Tee machen? Du willst, ja. Vor der Tür bin ich ausgerutscht. Da war dann schon alles ganz schmierig. Ich dachte zuerst, ich komme nicht mehr hoch, weißt du? Jetzt ist's aus. Du kommst nicht mehr unter die Dusche. Kriegst keine Luft mehr. Lassen dich hier alle liegen. Genauso wie ich es mit der Oma gemacht habe. Das ist mir alles durch den Kopf gegangen. Kaum waren die ersten Staubwirbel da, habe ich nicht mal mehr den kleinen Finger krumm bekommen. Nicht mal mehr den kleinen Finger. Kannst du dir das vorstellen? Und dann der erste Schlag gegen die Fersen. Genauso, wie man es immer liest. Ich konnte auch nicht mehr rufen. Der Mund ging nicht auf. Und dann hat mich einer in die Rettungszelle gezogen. Was willst du denn? Ist doch noch mal gut gegangen. Gut gegangen? Kapierst du denn nicht, dass er das war? Der mich in die Zelle reingeholt hat. Und unter der Brause, ich hab's genau gespürt, wie er mir das Kleid über den Kopf gezogen hat. Genauso wie damals. Du, Ludwig, die Empfindlichkeit mit dem Staubgewitter, das hat's doch aber schon immer gehabt, oder? Es war aber kein Staubgewitter gestern, verstehst du? Na. Rudi. Ach so, du meinst, die spinnt ein bisschen. Das ist die Dormonbase. Das ist für sie die Endhaltestelle. Da fährt kein Zug mehr ab. Ab da heißt es zu Fuß weiter in den Dschungel. Du, Ludwig? Ja? Na nix. Ich wollte bloß sagen, dass du dir keine Vorwürfe zu machen brauchst. Mich zu dir, Angie. Ja, komm. Du, wirst du den Drago wirklich sehen? Ja, Mutti. Du weißt, dass er ganz weit weg ist. Ja. Und du wirst gern wieder mit ihm spielen? Ja, Mutti. Fährt der Papi auch mit? Wir fahren schon mal voraus und schicken ihm dann einen Brief. Du darfst mich jetzt nicht allein lassen, Angie. Da, schluck das. Wieso weinst du? Weil es so weit ist. So furchtbar weit.